Jetzt komme ich mit meinem Thema. Ein ganz einfaches Thema habe ich für heute vorbereitet. Ein Thema, das tatsächlich Veränderungen schafft. Ich habe es genannt, Liebe Gottes zu uns. Ich bitte euch einzuschalten. In 1. Johannes 4. Kapitel 9. Vers lesen wir, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Halleluja! Darin ist erschienen die Liebe Gottes. Meine Brüder und Schwestern, das, was wir heute hier haben, ist Leben. Ist die Liebe Gottes, die erschienen ist und sie ist heute unter uns. Halleluja! Diese Liebe Gottes ist erschienen durch den Heiligen Geist und durch seinen Sohn Jesus Christus. Warum? Damit ich und du Leben sollen haben. Solange wir auf dieser Erde sind, will unser Vater im Himmel, dass wir Leben haben. Wir kennen dieses Leben. Wozu? Wie ist das Leben gekommen? Durch die Liebe unseres Vaters zu uns alle. Freust du dich? Freust du dich, dass du hast diese Liebe erfahren in deinem Leben? Diese Liebe, wo verändert alles. Und heute ist diese Liebe hier, um dein Herz zu verändern. Es gibt keine größere Macht auf dieser Erde, die alles verändert, wie die Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes hat begonnen schon sehr früh. Wir lesen in Johannes 3. Kapitel 16. Vers. Wer von euch kennt das auswendig? Johannes 3, 16. Und da steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Meine Brüder und Schwestern, dieser Vers sagt uns, dass Gott die Welt so geliebt hat. Ausschlaggebend, meine Brüder und Schwestern, auf dieser Erde ist nicht unsere Liebe, sondern die Liebe Gottes zu uns. Wir waren noch nicht geboren. Vor 2000 Jahren ist zustande gekommen ein Geheimnis, eine Veränderung der gesamten Geschichte der Menschheit. Und nämlich, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da ist eine Veränderung zustande gekommen. Schicksal jedes Menschen wurde verändert. Warum? Weil die Liebe Gottes kam auf diese Erde durch den Sohn Gottes. Und diese Liebe Gottes war mit einer Einstellung verändern das Leben des Menschen. Verändern. Geben ihm neue Fähigkeiten, geben ihm alles, was er braucht auf dieser Erde. Als wir geboren waren, waren wir unfähig und waren tot in Sünden. Aber da kam von Himmel die Liebe Gottes durch den Sohn Jesus Christus. Diese Liebe, die Fähigkeit gibt, damit wir auf dieser Erde nicht unfähig rumlaufen, sondern erfüllt durch den Heiligen Geist, haben Fähigkeiten zu dienen, haben Fähigkeiten zu verändern. Meine Brüder und Schwestern, wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Und darum sollten wir mehr und mehr uns ausrichten auf diese gegebene Liebe. Durch die Liebe Gottes haben wir bekommen, meine Brüder und Schwestern, die Möglichkeit, dass wir im Heiligen Geist die Gaben haben. Durch die Liebe Gottes haben wir bekommen die Fähigkeit, dass wir Versorgung auf dieser Erde haben. Alles durch die Liebe Gottes. Und wir lesen in 1. Johannes 3. Kapitel, 1. Vers. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Gottes wurde erwiesen uns. Und diese Liebe Gottes hat so eine Wirkung hervorgebracht, dass sie mich und dich hat in eine Stellung gesetzt. Und nämlich, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Meine Brüder und Schwestern, wir haben den Namen Kinder Gottes bekommen. Und mit diesem Namen haben wir bekommen Vollmacht. Wir haben bekommen Vollmacht, dass wir können uns bewegen auf dieser Erde. Und die ganze geistliche Welt hat diese Information. Wir sind nicht nur Menschen, wir sind Kinder Gottes. Und Kinder Gottes können verändern alles, weil sie Kinder Gottes sind. Halleluja! Halleluja! Und darum lebe aus diese Liebe Gottes. Lebe in dieser Liebe Gottes. Zu oft tun uns anziehen verschiedene Umstände, verschiedene Aufgaben. Das Wichtigste ist und bleibt diese Liebe Gottes jeden Tag aufnehmen, einatmen, eintrinken, damit wir auf dieser Erde leben, wie die bekommen haben Vollmacht, Kinder Gottes zu sein und ausüben diese Vollmacht auf dieser Erde. Halleluja! Bist du glücklich? Bist du glücklich? Es ist wichtig. Es ist wichtig. Wisst ihr, es ist wichtig, dass während der Predigt wir Kontakt haben. Denn es können leere Worte sein, oder es können Worte der Vollmacht sein. Ich lehre bei uns in der Gemeinde und tu sehr oft erinnern und sage, Zeiten des Lobpreises sind Zeiten, wo der Heilige Geist aktiviert wird. Zeiten des Lobpreises sind Zeiten, wo Veränderungen zustande kommen. Und nämlich, ich bin tief überzeugt, dass während des Lobpreises Heilungen zustande kommen. Dass während des Lobpreises Veränderungen zustande kommen, Leute wiedergeboren werden, Leute frei werden und Dämonen fliehen. Auch während der Predigt, wir können tatsächlich erleben lebendige Antworten Gottes. Während der Predigt kann der Heilige Geist zu unseren Herzen reden und Antworten geben. Ich habe Erfahrung gesammelt, dass während der Predigt Leute getauft werden im Heiligen Geist. Leute frei werden. Halleluja. Und darum wollen wir heute Wunder erwarten. Und es wird mich auch nicht wundern, wenn während der Predigt Leute auf einmal bekommen Heilung. Dass Leute, während wir predigen, auf einmal haben Gesichter und bekommen auch Antworten. Warum? Weil der lebendige Heilige Geist hier ist. Amen. Halleluja. Freust du dich? Freust du dich, dass der Heilige Geist in dir ist? Freust du dich, dass die Liebe Gottes wirkt in deinem Leben? Freust du dich, dass die Liebe Gottes ist ein Garant für dein Leben? Halleluja. Und wir lesen Epheser 3. Kapitel 19. Vers. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Halleluja. Gewaltig. Stark. Was sagt uns hier der Apostel Paulus? Erkennen die Liebe Christi. Erkennen die Liebe Christi. Meine Brüder und Schwestern, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wer hat das schon erlebt von euch? Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Stell die Frage noch einmal. Wer hat das schon erfahren im Leben, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen sein Geist? Wunderbar. Und so, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist, sagt uns Apostel Paulus, dass wir sollen noch erkennen zu dem, was wir haben. Erkennen die Liebe Christi. Denn wenn wir uns reingeben in die Erkenntnis und unser Glaube ist von Erkenntnis abhängig. Wir glauben so, wie wir erkannt haben. Und wir sollen erkennen diese Liebe Christi. Warum? Weil sie beinhaltet mehr, wie wir haben. Die Liebe Christi hat mehr, wie du ahnen kannst. Die Liebe Christi beinhaltet, je mehr wir sie erkennen, desto mehr offenbart sich die Gnade Gottes. Die Liebe Christi ist Garant unseres erfolgreichen Lebens auf dieser Erde. Nicht unsere Fähigkeiten, nicht meine Brüder und Schwestern Umstände, in denen wir sind. Nein, die Liebe Christi ist Garant unseres Lebens. Und darum möchte ich dich heute anstecken, dass du mehr und mehr dich hingibst, erkennen die Liebe Christi. Warum? Weil Paulus sagt, damit wir erfüllt werden. War die Gemeinde in Ephesus nicht erfüllt? Ja. Aber da gibt es ein größeres Maß der Erfüllung. Da gibt es stärkere Möglichkeiten, damit ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Meine Brüder und Schwestern, unsere Zukunft ist eine gesegnete Zukunft, wenn wir mehr und mehr uns hingeben, die Liebe Christi zu erkennen. Warum ist es wichtig? Weil je mehr wir erkennen diese Liebe Christi und erfüllt werden, ist unsere Zukunft noch reicher. Noch reicher. Da erwartet uns das, was wir nicht mit unserem Verstand erfassen können. Das, was jeder nur persönlich kann erfassen. Und was sagt das Wort? Die ganze Fülle Gottes. Die ganze Fülle Gottes. Gott ist groß. Gott ist groß. Und die Erde, die ganze Erde ist so klein. Und diese Größe will er uns geben. Diese Größe zu erkennen, hineinzuschauen in diese Fülle, ist für dich persönlich da. Es ist nur verbunden, dass in uns dieses innere Verlangen soll sein, innere Durst, innere Verlangen, dass wir wollen erkennen. Erkennen unseren Jesus. Apostel Paulus sagt, ich will ihn so erkennen, wie er mich erkannt hat. Ist das deine Devise auch? Möchtest du auch in deinem Leben ihn so erkennen, wie er dich erkannt hat? Die Möglichkeit ist gegeben. Halleluja! Die Möglichkeit ist gegeben. Wichtig ist, erwecken in uns diesen Durst, erwecken dieses Ziel, zu sehen, was erwartet uns, weil wo wir noch Sünder waren und schwach waren, war schon gekommen die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, und sie hatte ein Ziel, dich auf den Weg bringen mit dem Namen Jesus. Diese Liebe Gottes hatte das Ziel, dein Leben so verändern, dass du auf dieser Erde sollst haben Leben und volle Genüge. Freust du dich? Freust du dich? Freust du dich? Es ist wichtig, dass wir erfassen, denn das Evangelium kann blass sein oder das Evangelium kann ein herrliches Evangelium sein. Je nachdem, wie wir erkennen diese Liebe Christi. Das Reich Gottes kann nur eine Nebensache sein in unserem Leben. Oder das Reich Gottes kann etwas Starkes, Kraftvolles, Wirkungsvolles sein in unser persönliches Leben, wenn wir mehr und mehr hineingehen in diese Liebe unseres Vaters und erkennen, dass er möchte, dass wir auf dieser Erde voller Freude sind, voller Glauben sind, volle Hingabe sind. Und stell dir vor, dass es auch bei dir geschieht. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei dir. Kannst du das erfassen? Ist es für dich überhaupt annehmbar? Lohnt sich auf dieser Erde ein Leben haben mit Überfluss? Oder sollen wir unser Leben gehen, älter und älter und alt und gebrechlich und dann an die Sachen. Oder nach dem Plan Gottes leben, dass wir auf dieser Erde zur Ehre Gottes leben, dass wir so weit gehen in unserer Erkenntnis, dass wir diese ganze Fülle Gottes haben. Wer von euch möchte die ganze Fülle Gottes haben? Wunderbar. Und wer möchte nur die Hälfte der Fülle haben? Meine Brüder und Schwestern, ich möchte euch ermutigen, diesen Weg zu gehen. Warum? Weil den Anfang hat Gott aus seiner Liebe schon gemacht bei uns. Und nämlich, wenn wir lesen, Römer 5, Vers 5, lesen wir, wer weiß, was da steht geschrieben, darf ich mal fragen, wie biblisch ihr seid. Römer 5, 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja! Wer von uns freut sich, dass er den Heiligen Geist hat? Wunderbar. Und wer von euch freut sich, dass er darf in Zungen beten? Wunderbar. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Wenn du morgens früh aufstehst, stehst du auf mit dem Heiligen Geist. Und wenn du dann so schlechte Laune hast, ist trotzdem der Heilige Geist bei dir drin. Warum? Weil das ist die Fürsorge der Liebe Gottes. Er hat gewusst, dass auf dieser Erde wir sehr oft auf die Nase werden fallen und werden versagen. Und aus Mangel der Erkenntnis werden natürliche Fehler machen. Und darum hat er gegeben den Heiligen Geist. Und dann nicht nur den Heiligen Geist gegeben, der unsere Kraft ist. Amen. Der ist unsere Kraft. Dann mit dem Heiligen Geist hat er noch ein Geschenk gegeben. Und nämlich das, was vielleicht viele noch müssen entdecken. Er hat seine Liebe ausgegossen. Halleluja. Und darum hast du eine himmlische Fähigkeit bekommen. Eine himmlische Fähigkeit. Nie diese Fähigkeit der Liebe, die wir aus unserer Seele geben können, sondern du hast eine Fähigkeit bekommen durch die ausgegossene Liebe Gottes, wo du kannst lieben, weil du fähig geworden bist und bist nicht abhängig von den anderen Menschen. Lächelt er oder nicht? Sagt er süße Worte oder nicht? Dient er dir oder nicht? Nein, du bist fähig geworden zu lieben. Lass nicht diese Fähigkeit einschlafen. Lass nicht diese Fähigkeit einschlafen. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Gabe, die uns gegeben ist, dass wir sie wieder und wieder erwecken, pflegen, dass wir immer wieder in Anspruch nehmen. Aha, da ist die Uhr, Halleluja. Und ich suche, wo die Uhr ist. Halleluja. Halleluja, wunderbar. Seid ihr die glücklichsten Menschen auf Erden? Seid ihr die glücklichsten Menschen auf Erden? Halleluja. Schätzen, die Gaben ist wichtig. Nur was man schätzt, das gedeiht. Lieben, die Gaben ist wichtig. Was man liebt, das gedeiht. In der Familie, überall. Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Gaben, wo wir haben, lieben. Lieben, bewusst, im Glauben, indem dass wir immer wieder pflegen, diese Gaben. Und ich möchte mit euch hineingehen in Römer 8. Kapitel und ich lese jetzt von 31. Vers und weiter. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhalten. Halleluja. Gott ist für uns. Mit all deinen Fehlern. Mit all deinen Unzulänglichkeiten. Mit allem. Gott ist für uns. Die Gemeinde war auch nicht vollkommen. Aber Gott ist für uns. Und das ist ausschlaggebend. Und wenn wir das in Glauben nehmen und in diesem Glauben leben, glaubt mir, wir werden immer auf der Seite des Sieges bleiben. Denn so oft werden wir abgeschossen mit bestimmten Pfeilen des Feindes. Du taugst nicht, du kannst nicht, bei dir klappt es nicht, du hast zwei linke Hände. Und dann nehmen wir dieses Bild an. Und denken so auch. Nein, Gott ist für uns. Und darum bei allen Entwicklungsdingen, wo wir so haben, und wir entwickeln sich gemäß unserer Erkenntnis, bei allen diesem Wachstum, wo wir haben, Gott ist mit uns, damit wir durch ihn Sieger auf dieser Erde sind. Amen. 32. Vers. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenkt werden? Fragezeichen. Nicht, weil du Mann bist. Und nicht, weil du Frau bist, sondern weil Gott für uns ist, hat er im Herzen alles uns zu schenken. Kannst du das heute annehmen? Kannst du das heute annehmen, dass sein Gedanken für dein Leben ist, dir noch mehr zu geben? Kannst du das sehen mit den Augen deines Herzens, dass er ausgerichtet ist, dich auf dieser Erde reich im Geiste zu machen? Das ist sein Wille. Dafür hat Jesus bezahlt den Preis auf Golgatha, dass du und ich nicht rumlaufen auf dieser Erde wie Arme in Christus Jesus, sondern dass wir auf dieser Erde gehen und leben in der Vollmacht als die, wo beschenkt sind und noch mehr bekommen, wenn wir im Glauben nehmen. Halleluja! Das Reichtum Gottes hat kein Ende. Wir meinen, da gibt es Grenzen. Nein, es gibt da nicht Grenzen. Wenn ich heute hineinschaue auf fähige Männer und Frauen, dann sind sie nicht Lieblinge und sind Kinder Gottes, aber den Glauben gelernt haben zu nehmen. Den Glauben, das gehört mir, das gehört mir. Und ich nehme es. Und dann nächsten Tag wird er wieder beklaut und dann stellt er sich wieder hin und sagt, das gehört mir. Die Verheißungen Gottes sind uns gegeben. Halleluja. Damit wir mehr und mehr zunehmen in Glauben und wachsen. Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Glaubst du, dass du erwählt bist? Wer von euch glaubt, dass er erwählte Gottes ist? Halleluja! Schätze das. Schätze das. Weißt du warum? Es gibt einen Unterschied auf dieser Erde, wo man geboren ist. Ist man geboren in Afrika oder in Deutschland? Ist man geboren als normaler Bürger oder ist man geboren als Kind des Königs? Schätze es, dass er dich erwählt hat. Dass er dich erwählt hat. Dass aus Liebe er dich erwählt hat. Du bist ein auserwähltes Kind Gottes. Du bist ein auserwähltes Kind Gottes. Halleluja. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer von euch ist ein Bürger von Deutschland? Ein Vorrecht, wo du bekommen hast, das nicht von deinen Fähigkeiten abhängig ist, sondern weil du geboren bist, nehme ich an, weil du geboren bist und der Staat erklärt dich für Bürger dieses Landes. Hier sagt uns das Wort, dass Gott, der Allmächtige, der, womit Liebe dich begegnet, hat eine Entscheidung getroffen, dich erklären zu den Gerechten Gottes. Halleluja! Gerechtigkeit ist mit Glauben verbunden. Die Gerechtigkeit ist von Glauben abhängig oder verbunden. Und darum handle in Glauben. Lass dich nicht in Verzweiflung versetzen. Du bist ein Gerechter Gottes. Handle im Glauben, nimm die Verheißungen im Glauben auf. Trete auf Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis im Glauben. Die verstehen diese Sprache, weil sie wissen, mit wem sie zu tun haben. Sie haben es zu tun mit dem, der von Gott erklärt wurde, ein gerechter Gottes. Freust du dich? Freust du dich? Halleluja! Halleluja! Warum? Weil es notwendig ist, dass wir auf dieser Erde diese Liebe Gottes ausleben. Diese Liebe Gottes, die uns gegeben ist. 34. Vers. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechte Seite und tritt für uns ein. Halleluja! Und darum lass dich nicht vom Teufel verführen, wenn er dich anklagt. Er möchte gerne anklagen, alle deine Fehler und sagen, siehst du, das ist doch kein Glaube, was du da so hervorbringst. Das ist doch Spinnerei. Meine Brüder und Schwestern, er sitzt, Jesus Christus, zur Rechte Gottes. Und er hat einen Dienst für dein Leben, für alle Menschen auf dieser Erde. Und nämlich, meine Brüder, er ist der, wo in Fürbitte vor Gott ist und tritt für uns ein. Alle Fehler, wo du machst, werden von ihm bearbeitet. Nicht, dass er kommt mit einem großen Knüppel und haut dir eine rein. Nein, er tritt für dich ein, damit die Weisheit Gottes kommt und du erkennst, und du nicht noch einmal diesen Fehler machst. Halleluja. Sind wir nicht die glücklichsten Menschen auf dieser Erde? Sind wir nicht die glücklichsten Menschen auf dieser Erde? Amen. Und darum ist es wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen. 35. Vers. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Garant deines Erfolges ist die Liebe Christi. Und das Interessante ist, da gibt es niemand und nichts, das trennen kann dich von der Liebe Gottes. Absolut nicht. Nur dein eigener Wille. Solange dein Verlangen ist, in der Liebe Gottes zu wachsen, in der Liebe Christi zu leben, wirst du sehen, kommt nichts in Frage, was zwischen dir und deinem Erlöser stehen kann, weil er dich liebt. Halleluja! Es ist notwendig, in dem zu leben. Und dann sagt er, Not kann trennen? Nein. Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahren, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Mit dem müssen wir rechnen, dass es wird angreifen. Wer hat schon Erfahrung vom Angreifer bei euch? Wer hat diese Erfahrung schon, wo der Angreifer gekommen ist, hat gesagt, guten Tag, das Problem ist da. Ich möchte nur, dass du es anerkennst, dass dieses Problem ist eine Realität und du musst wieder raus. Und dann kommt die Welle der Hoffnungslosigkeit und sagt, unmöglich von diesem Problem rauskommen. Und du kannst, wer hat das schon erlebt? Ja, es kommt. Es kommt, mit dem müssen wir rechnen. Aber es kann uns nicht trennen von der Liebe Christi. Amen. Halleluja. Halleluja. Freust du dich? Ist es für dich eine Realität? Ist dieses Wort eine Realität für dich? Die Liebe Christi, gelobet sei der Name des Herrn. 37. Vers. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottesfeindliche Kräfte. Absolut nichts kann trennen uns. Freust du dich? Freust du dich? Als junger Christ hatte ich immer viel Angst von diesen ganzen Sachen, weil ich dachte, die sind so stark, dass sie können alles überwältigen. Und sie haben auch öfter mich überwältigt. Nur meine Brüder und Schwestern, damals wusste ich nicht oder habe das noch nicht so erkannt, dass das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glaube. Der Sieg liegt im Glauben. Halleluja. So, 45, ja? Okay, wunderbar. Der Sieg liegt im Glauben. Und darum möchte ich dich ermutigen, diese Entscheidung heute treffen, egal was mich trifft. Die Liebe Christi wirkt. Halleluja. Die Liebe Christi wirkt. Du bist ein Überwinder. Und darum möchte ich euch einladen jetzt zum Gebet des Sieges, zum Gebet des Dankens, zum Gebet, wo wir aufstehen und sagen, Jesus, ab heute verändert sich alles. Ja, spiel richtig. Sehr gut. Ab heute verändert sich mein Leben. Das ist deine Entscheidung. Heute kann ein 180 alles ändern. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich nehme das an, die Liebe meines Vaters, ich nehme das an, die Liebe Jesu, und ich will wachsen in dem allem. Glaub mir, das wird ein Tag, wo alles sich verändert. Ich glaube an Wunder, glaubt ihr auch? Dann wollen wir heute Wunder erwarten. Wir wollen aufstehen zu einem Dank.